Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite, das Laberziehen und Spaß. Mit mir am, bitte? Mit wem? Da quatscht schon einer da quatscht schon wieder einer dazwischen hier, was ist denn los? Mit meinem wunderbaren Gesprächspartner, Teilnehmer, hi. Hallo, lieber Aussichtsidee, schön, dass du heute hier bist und dass ich heute hier bin und dass wir alle heute hier sind. Und dass niemand sonst zukünftig hier sein wird, sondern immer nur wir zwei. Na, wir werden schon Gäste haben, aber heute haben wir uns beide gegenseitig und wir sind ja jeweils immer Co-Host des anderen, was ich immer so witzig finde, weil Co-Host klingt ja für manche Leute immer so, ach so, das ist dein Podcast und du hast ja noch jemanden dazugeholt. Nee, es sind schon beides Co-Moderatoren, also beides Chefmoderatoren. Und wobei man Moderator das, in Anführungszeichen setzen sollte bei mir. Das Schöne ist halt, dass es uns beide gibt, weil sonst gäbe es diesen Podcast eben so, wie er ist, nicht. Mhm. Und man müsste irgendwen anders ans Mikrofon jeweils beim Gegenüber hinsetzen, damit das hier dann doch ein Podcast ist. Weil sonst wäre es wieder ein Solo-Podcast und das haben wir ja jeweils auch beide. Nein. Wir behaupten das zwar manchmal unter Umständen, eventuell, dass wir eigene Podcast-Projekte haben, aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, dass wir beide eigene Podcasts haben. Gut, aber es geht ja heute um diesen Podcast hier Richtig. An dieser Stelle. Und wir haben uns die Frage gestellt, wenn es uns jeweils nicht gäbe, welchen Co-Host würden wir unserem Co-Host jeweils ans Bein binden, wünschen, antun wollen. Und ich hab mich mit bei dieser Auswahl der Gesprächspartner hatte ich so zwei Blickwinkel, die man überdenken kann. Okay. Und zwar die eine ist eine eher egozentrische Position, so im Sinne von welchen Gesprächspartner könnte man wählen, der einen zwar nicht vollumfänglich, aber schon gut abbilden würde, sodass es quasi ein hilfreicher Ersatz wäre. Mhm. Und die Alternative wäre, was wäre einfach nur albern, witzig, gut und eine tiefgreifende Strafe. Okay. Und nachdem ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das Zweiteres irgendwie nicht so ganz mein Stil ist, weil ich hätte 2 Minuten Vorbereitungszeit gebraucht und hätte dann sofort irgendwie, keine Ahnung, die halbe AfD, das halbe nervende Fernsehprogramm und ja, keine Ahnung, Richard David Brecht oder sowas gehabt. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich einfach nur ChatGPT sagen können, nenne mir 10 nervige Philosophen. Und er wäre wahrscheinlich Peter Sloterdijk. Der ist tot, sowas. Zum Glück. Der lebt nicht mehr? Der ist, glaube ich, tot, oder? Also, nein. Also geistig, ja. Wir klären das nach. Jürgen Habermas lebt übrigens auch noch. Den hätte ich dir dann auch ans Bein binden können. Das aber, ja. Nee, ich hab tatsächlich, ich habe jetzt nicht überlegt, dir 10 nervige Philosophen ans Bein zu binden. Wäre auch ethisch fragwürdig gewesen. So heißt übrigens das Podcast-Projekt vom Zeilenende. Spoiler. Reinhören, da kommen demnächst neue Folgen. Als ob. Aber kurze Frage zum Thema Habermas. Also, nur weil der Diskurs herrschaftsfrei ist, heißt das ja nicht, dass der gewaltfrei sein muss, oder? Ich glaube, da steckt auch so ein gewisser Wunsch nach Gewaltfreiheit drin. Also zumindest in seinem Alter jetzt. Das ist mir egal. Wer dummes Zeug labert, kriegt auch im Alter aufs Maul. Auch. Gut, also Fakt ist auf jeden Fall, ich habe versucht, Menschen zu nehmen, die mich ersetzen. Also das ist jetzt natürlich auch eine hochgradige Bauchpinselei, wenn ich jetzt die Menschen nenne, die mich ersetzen. Ja, okay. Aber das war mir lieber, als dir jetzt irgendwas anzutun. Wie hast du denn deine Liste zusammengestellt? Ich bin eines Morgens aufgewacht und hatte im Halbschlaf 3 Namen im Kopf tatsächlich und habe das dann aufgeschrieben. Und Tick, Trick und Track. Nee. Huey, Dewey und Louie. Ja, schon eher. Tick, Tack, Toe. Und hatte dann das Problem, dass ich dann, als ich richtig wach war, dass ich erstmal entziffern musste, was ich da so genau geschrieben habe, aber es hat irgendwie funktioniert. Meine Herangehensweise war einen kleinen Ticken anders. Also, aber es waren auch 2 Gedanken, die ich beide auch verfolgt und mitgebracht habe. Zum einen die Überlegung, welche Funktion ich eigentlich in diesem Podcast für dich erfülle und wer diese Funktion übernehmen könnte. Gut. Mhm. Und die andere Überlegung war, wenn ich schon abtrete, was wäre ein würdiger Nachfolger für diesen Podcast, der einfach zu dir passt? Waldemar Hartmann. Wäre beispielsweise eine Idee gewesen. Sowas Ähnliches habe ich auf der Liste. Naja, Waldemar Hartmann, weil 2 Weizen sind auch ein Mass. Ja, und der Ball ist rund und der Aussicht hier die auch. Genau, und keine Ahnung von Fußball und kein Interesse an Fußball hat er. Naja. Nur weil er das beruflich macht, muss er ja nicht zwingend eine emotionale Bindung dazu haben. Es ist manchmal sogar, ich glaube, Fußballkommentator ist der einzige Job, wo man eine emotionale Bindung zu dem Ganzen haben sollte. Ansonsten ist es manchmal auch sehr viel besser, hin und wieder mal einen Schritt zurückzutreten und festzustellen, dass man irgendwie nur Sales macht oder auch nur Marketing macht oder sonst was. Ach du, ich glaube, viele Sportmoderatoren sehen darin auch einfach nur das große Geld. Und Moderatorinnen. Ich glaube nicht, dass man mit der ARD-Halbzeitkonferenz großes Geld verdienen kann. Naja, man muss. The sky is the limit, sage ich nur. The sky. Ah, Sky Dumont macht jetzt auch Sportmoderation. Na, es gibt ja genügend Sender, die verdammt viel Kohle damit verdienen, Sport zu übertragen. Und dementsprechend, die können dann natürlich auch ihren Moderatorinnen und Moderatoren und Moderatorinnen viel Geld bezahlen. Die Frage ist, ob sie das auch tun oder ob sie das Geld nicht für sich selber behalten. Aber das wäre mal eine Frage für den großen Fernsehgehaltsreport und die Diskussion, ob das, was Markus Lanz bekommt, eigentlich Schmerzensgeld dafür ist, dass er Richard David Precht ertragen muss. Und regelmäßig auch Lauterbach natürlich. Ja. Aber ich meine, wir könnten uns mal einen Sportmoderator als Gast einladen. Das Problem ist nur, das können wir uns nicht leisten. Ja, gut, das könnte ein Problem sein. Aber wir könnten darüber nachdenken, ob wir beide uns nicht durch Karl Lauterbach und Karl Lauterbach ersetzen. Richard David Precht und Karl Lauterbach als Podcast. Oh mein Gott. Das wäre, glaube ich, ein Podcast, den würde ich mir sogar anhören. Aber auch mehr so, um meinen Hass hochzutreiben. Okay, fangen wir mal an. Mit unseren Co-Hosts. Ja. Ich würde sagen, ich nenne den ersten, den ich dir ans Bein binden würde. Okay. Und du darfst erstmal raten, warum. Okay. Denn ich habe zu jedem immer so eine kleine, quietschige, kurze Begründung geschrieben. Okay. Also nichts großartig Ausuferndes, sondern immer nur was Kurzes. Ja, ich habe auch was Kurzes oder was Langes, je nachdem, wie viel mir eingefallen ist, geschrieben. Bastian Pastewka. Als Bastian Pastewka oder als Brisco Schneider? Nee, als Bastian Pastewka. Also ich würde dir quasi Bastian Pastewka ans Bein binden. Okay. Interessant. Warum? Das frage ich mich gerade auch. Also ich hätte lieber Anke Engelke gehabt, weil die ist witziger und schlagfertiger. Aber keine Ahnung, weil Bastian Pastewka schnell reden kann, so wie du. Ja, und er erzählt unheimlich gern viele Anekdoten von früher. Das stimmt. Ja, und er hat natürlich auch das Fernsehprogramm aus meiner Zeit im Kopf. Also das ist ja das Schöne. Ich kann ja aus den 10er Jahren jetzt nicht mehr viel über Fernsehen reden. Und auch in den Nullerjahren ist nicht mehr so arg viel Fernsehen. Also auch diese ganze Viva-Geschichte kann ich ja alles nicht mehr nacherzählen. Aber alles davor, so 90er und 80er, oh wunderbar, kann ich ganz viel erzählen. Da habe ich auch ganz viel geguckt. Also so Simon und Simon, Trio mit vier Fäusten, Remington-Stil und so weiter. Das lief halt alles bei uns. Mhm. Ich meine, auch ein paar Schmonzetten habe ich natürlich auch ausgelassen. Also Praxis Bülowogen musste nun nicht sein. Das stimmt, ja. Aber Büro, Büro haben wir zum Beispiel. Oder die drei Damen vom Grill. Oder, ja. Ich hab auch wie heißt das? Wo sie Jan Feller immer ins Wasser geschubst haben. Notruf Hafenkante? Ja, so heißt es, so ähnlich. Großstadtrevier. Ah. Genau, das Großstadtrevier haben wir natürlich auch geguckt früher. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, in der ich dir vom guten bayerischen Rundfunk erzählt habe, wo sich Menschen geküsst haben. Herzklopfen hieß die Sendung. Und wir haben über Flipflop gesprochen. Eine Sendung, in der sich eine Platte auf den Boden drehte und Menschen balancieren mussten und die Platte die Richtung drehte. Also, du siehst schon, Fernsehen, wunderbar, und ich kann auch wunderbare Stimmen nachmachen, ich auch teilweise. Er natürlich tausendmal besser, also das heißt, du wärst extrem herausgefordert, weil er natürlich noch viel mehr Dialekte kann und noch viel mehr Bärisch reden kann. Ja. Hui. Oh Gott, das klingt so furchtbar. Also, ja, Bastian, siehst du, ich hab den perfekten Partner rausgesucht, wo ich dachte, na, wer passt denn am ehesten so, wer könnte ich mir am besten ersetzen, Bastian Pastewka, und deine Reaktion ist, wie furchtbar. Schön! Ich lasse das mal offen stehen und freue mich jetzt auf meinen ersten Co-Host, den du mir antun würdest. Ja. Oder meine erste Co-Hostin. Also ich hab mich bemüht, das Offensichtliche nach vorne zu stellen. Deshalb ist mein Vorschlag Nummer eins, dass du zukünftig mit Tim Pritloff hier zusammenarbeitest. Huh, okay, ja, das wäre ja zwei Podcast-Urgesteine. Das sind die ersten drei Wörter, die in meiner Begründung stehen. Wörtlich. Menschen, die Podcast gemacht haben, als Gummistiefel noch aus Holz waren. Genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr zwei zusammen einfach das Medium nochmal komplett neu erfinden könntet. Und selbst wenn nicht, dann würde wahrscheinlich irgendein Quantenereignis losgehen, das dafür sorgt, dass ganz viele parallele Welten entstehen mit unterschiedlichen Podcasts, in denen ihr drin seid. Keine Ahnung, wahrscheinlich würdet ihr sogar dafür sorgen, dass Podcasts ein neues Distributionsformat bekommen, wenn ihr zwei aufeinander stoßt. Ich weiß nicht, wie das technisch funktionieren soll, aber wahrscheinlich wäre das möglich. Ja, es würde wahrscheinlich die Metaebene der Metaebene entstehen. Am Ende, genau. Und er würde dir viel besser die Bühne bereiten, dass du auch mal wieder mehr freidrehen kann und er dich dann moderativ einfangen muss. Naja, so schlimm freidrehen muss ich ja gar nicht. Ja. Das ist ja das Schöne. Ja, jetzt bin ich natürlich extrem gebauchpinselt. Und zwar doppelt, weil ich Pastewka durchgekriegt habe und Tim Pritloff ans Bein gekriegt habe. Kai Magnus Sting wäre der nächste Kandidat. Kai Magnus wer? Also Kai Magnus Sting. Ich kenne Sting, aber der heißt, glaube ich, nicht Kai Magnus mit richtigem Namen. Wir hatten es schon mal von Kai Magnus Sting. Ich hatte in diesem Podcast auch schon mal von Kai Magnus Sting erzählt, denn ich war bei einer Kai Magnus Sting-Lesung und habe dir damals auch davon erzählt, dass ich den Künstler auf der Bühne darauf hingewiesen habe und ihm großflächig erzählt habe, dass im Schwäbischen es kein Ü gäbe. Oje. Denn jedes Ü im Schwäbischen wird durch ein I ersetzt. Deswegen ja auch die Übertreibung. Die Übertreibung? Nein, die Übertreibung. Ja. Jetzt übertreibst du aber. Das einzige Ü, das es im Schwäbischen tatsächlich gibt, und das ist auch zu Recht das einzige Ü, das Ü in der Kübler-Phase, nicht? Ja. Aber mehr Üs brauchst du nicht, weil man muss ja nicht übertreiben. Aber wenn etwas sehr übel ist, dann sagt ihr doch nicht, dass das sehr übel ist, oder? Aber es ist schon ein übles Quäsquär. Also. Das heißt, ich glaube. Da war ich schon ganz schön überrascht. Verrückt. Also du drückst das nicht als I im klassischen I aus, im Sinne von, es ist eine I-Übertreibung und es ist übel. Ja. Aber es ist ein kurzes I. Das ist schon übel gewesen. Ja. Okay, das heißt, ich könnte mich mit Kai Magnus Sting regelmäßig über die Kuriositäten und Schrullen des schwäbischen Dialekts austauschen. Na, Kai Magnus Sting schrieb ja auch Hörspiele unter anderem. Mhm. Er ist klein, quirlig in der Sprache, keck und kreativ. Er hat unter anderem Tod unter Gurken geschrieben. Den er übrigens zusammen mit dem wunderbaren Pastor Pastewka und wie heißt Stromberg richtig? Bernd. Bernd. Genau, den er mit Bernd macht. Ja. Der heißt auch Bernd Stromberg. Ja, ja, ich weiß. Ich find's nur witzig. Oder meinst du seinen Künstlername? Ja. Hier, Dings. Richard David Precht, nein. Christoph Maria Herbst. Genau. Fred Sommer. Also, auf jeden Fall, genau, mit diesen beiden Herren zusammen hat er auch dieses wunderbare Hörspiel Tod unter Gurken. Ein Krimi-Hörspiel. Man muss ja dazu sagen, ich hasse Krimis normalerweise. Ja. Zu Recht. Aber in dem Fall kann man nur sagen, die Bücher habe ich verschlungen. Sie sind einfach unheimlich witzig und auch das Hörspiel, das es dazu gibt, oder die Hörspiele, die es dazu gibt, sind sehr zu empfehlen. Dementsprechend, Kai Magnus Ding wäre so der Gesprächspartner, den ich auch ans Bein binden würde, weil auch quirlig in der Sprache. Okay. Ja, quirlig in der Sprache, das trifft definitiv auf dich zu. Siehst du, ich dachte jetzt, ich nutze diese Folge einfach mal und bauchpinsel mich selber. Kriege ich ganz gut hin. Ja, wir werden zu quirlig in der Sprache noch zurückkehren, aber nicht jetzt. Gut, wen kriege ich als Co-Host? Ich glaube, der ist nicht so quirlig in der Sprache, aber ich glaube, es würde dir einen lang gehegten thematischen Wunsch erfüllen, wenn du diesen Podcast-Partner bekommen würdest, und zwar Benjamin Laut. Warum? Nur weil er bei 60 gespielt hat? Ich habe sehr lange recherchiert dafür. Das war die längste Rechercheaufgabe von allen. Ganz ernsthaft, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass jemand von 1860, dass das deine geheime Leidenschaft ist. Wir reden da ja nicht so viel drüber, über den Fußball, der findet hier ja kaum statt, nur mit meiner unqualifizierten Unahnung, und 1860 kommt so gar nicht vor. Aber es bräuchte einen 1860-Fancast eigentlich, und es gibt auch keinen elitäreren Verein als die Löwen, machen wir uns doch nichts vor. Ja, das ist ja klar, aber wie kommst du jetzt auf Benny Laut? Also, wenn ich jetzt überlege, ich habe Wikipedia befragt, und es gab in Wikipedia eine lange Liste an Menschen, die mit dem Verein intensiv verbunden sind. Okay. Soll ich es referieren? Nenn mal 5. Nee, nicht Namen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, warum Benny Laut ein Kandidat wäre. Ach so, okay, ja klar, lieben gern. Ich kann allerdings an dieser Stelle sagen, die obvious Kandidaten wären übrigens Werner Lorand. Okay. Das ist der Erfolgstrainer, der die aus der Bayernliga rausgeführt hat in die Bundesliga, bis zur Champions League Qualifikation gebracht hat. Der ist ein ziemlicher Grandler, Bruttler und ehemals, ich weiß nicht, ob er noch, aber ehemals Kettenraucher ist, der auch mal Kisten umtrat. Okay. Oder Werbebanden umtrat. Und der zweite Kandidat, der einfach auch noch mal eine Spur bekannter ist als Benny Laut, wäre Sascha Mölders. Sascha Mölders, ja, den hatten wir aber schon im Sommerhaus Podcast. Der Stars. Der ist im Podcast schon erwähnt worden. Das geht also nicht. Ist blockiert. Also, Kai Magnus Ding hatten wir auch schon im Podcast. Also. Ja, aber er hat mir das auferlegt, dass ich hier mal die nicht so obvious Choices. Also, ja. Mache. Aber, ja, sonst wär's Christian Lindner geworden. Okay, warte. Gut, dass ich noch einen 6. vorbereitet habe. Nein, ich will jetzt, wenn es Christian Lindner ist, dann schon, lieben gern. Nein, genau, aber Benny Laut war einer der ersten Spieler, der das Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 erfolgreich durchlief, ist also tatsächlich ein klassisches Eigengewächs. Ja. Er hat Jugend- und Profikader, er hat das Tor des Jahres geschossen, 2002. als er bei den Löwen war. Und er ist Rekordtorschütze der Löwen im Profifußball. Da dachte ich mir, das klingt qualifiziert. Okay, ja. Oder? Okay, ist genehmigt. Ne? Also ich habe nichts gegen Benny Laut. Ich war jetzt nur überrascht, weil die obvious Kandidaten wären eher Sascha Mölders und Werner Lorand. Aber also ja. Sascha Mölders stand, glaube ich, noch auf der Liste. Der kam halt schon vor. Und die meisten anderen, die an bedeutenden Figuren in der Geschichte der Löwen genannt wurden, sind entweder tot oder wurden halt wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Deshalb, es gibt ja noch Hass. Benny Laut war halt unbelastet. Es gäbe ja auch noch Hassan. Hat der bei den Löwen gespielt? Nee, da ist der Investor, Hassan Ismail. Ach so. Wenn ich jetzt so ein Ultra-60-Fan bin, wäre, der auch im Stadion in der Westkurve steht und da die Hymne singt und dann im Extra noch ohne Hassan dazu plären würde, wäre es wahrscheinlich auch ein total lustiger Podcast, weil ein Jordanier, der quasi so keine Ahnung, wie Jordanisch geht, ich hätte jetzt einfach mal Arabisch vorgeschlagen. Das ist eine sehr schöne Sprache. Und auf der anderen Seite sitzt irgendwie so ein Typ, der die ganze Zeit nur anbrüllt. Steig aus dem Wahl! Wäre lustig. Aber ja, Benny Laut, super gerne, liebend gerne. Ja. Ich weiß nur nicht, ob da die Themen nicht irgendwann mal erschöpft sind, aber ich meine, über das letzte 60-Spiel lässt sich auch immer wieder herrlich plärren. Ich wollte gerade sagen, das wird dann ein, also die Idee war schon, das wird dann einfach ein 1860-Fancast. Ja, oder ein Schiedsrichter-Hasscast. Ja. Da wird dann occasionally, werden da andere Themen angedockt, kann Benny Laut über seine letzten Bewerbungen halt auch nochmal sprechen oder über sein Tinder-Profil, aber im Kern geht's dann halt um 1860. Ja, und man lädt jede Woche einfach mal regelmäßig Baba Grafati ein. Baba Grafati, für dich zur Erklärung, ist ein Schiedsrichter. Und der macht für Liga 3 online oder sowas, macht er jede Woche die Schiedsrichteranalyse. Also er schaut sich fragwürdige Szenen an und diese fragwürdigen Szenen beurteilt er dann natürlich nach seiner Schiedsrichterweisheit. Ja. Und das Wort Fehlentscheidung ist ganz, ganz häufig dabei. Also dementsprechend und vor allem denkt man sich dann jedes Mal so, cool, das war eine Fehlentscheidung. Du erinnerst dich, ich hatte dir mal von einem Foul erzählt, das zu einer Schwalbe umgemünzt wurde und damit zu einer roten Karte wurde. Da hätte man wahrscheinlich Fehlentscheidungen doppelt unterstrichen und leuchtend und blinkend oder sowas machen müssen. Aber ja, Fehlentscheidungen. Okay. Schönes Wort in dem Zusammenhang. Ja, aber nicht das schöne Wort dieser Folge, muss ich dich leider enttäuschen. Ja, aber wir kommen zu meiner Co-Hostin für dich 3. Annalena Baerbock. Kann ich mit der übers Völkerrecht parlieren? Na, Grün und Büllerbü. Ich finde, das, also ich habe noch überlegt, Robert Habeck, aber ich dachte, nee, Frauenquote mindestens so ein bisschen feministisch müssen wir hier schon sein in der Co-Host-Liste. Damit Spoiler, es kommen keine Frauen mehr. Doch. Also, nee, bei mir meine ich jetzt. Ach so. Also Annalena ist quasi auch die Quotenfrau in meiner Liste für dich. Geil, und fährt wahrscheinlich auch mit dem Lastenrad vor. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, und sie ist nur schwer zu erreichen, weil er als Außenministerin gar nicht so häufig da. Ja, und am Wochenende muss sie sich um die Kinder kümmern. Siehst du mal. Und im Notfall kannst du sich auch mit ihr juristisch unterhalten, weil sie kommt ja eher so vom Völkerrecht. Ja, ich könnte sie zumindest regelmäßig beim Podcasten fragen, wo ich sie gerade erreiche. Ja, siehst du mal, Annalena, wo erreiche ich dich? Das ist super, ja, doch, ich glaube, da hätte ich Spaß dran. Also an allem anderen nicht, aber ich verzweifle hier ja sowieso, also. Wäre dann auch der neue Name dieses Podcasts, Annalena, wo erreiche ich dich? Das ist schön, ja, und wir könnten den Podcast dann, also das hier ist ja kein politischer Podcast, wir könnten dann aber das als Sprungbrett immer für Reisetipps benutzen, so ihre Top 3 Sehenswürdigkeiten, die sie leider nicht geschafft hat, weil sie mit Wladimir reden musste oder so. Ja, und was du natürlich auch mit ihr machen könntest, ist regelmäßig den Wahl-O-Maten zu irgendwelchen Wahlen. Und sie müsste dann jedes Mal erklären, warum es doch grün wurde. Ja, also gut, ja. Gefällt dir. Finde ich ja, schön. Das ist die Idee, finde ich gut. Ich habe schon 2 gute Co-Hosts bekommen und wurde schon 3-mal gebauchpinselt. Das ist super. Ja. So, du bist dran. Mal sehen, ob das so weitergeht. Mein Politiker-Pick für dich ist nämlich der Bruder des Herrn, der schon mal im Podcast hier vorkommt, also der Bruder von Jörn Spahn, nämlich Jens Spahn. Okay, ja gut, er wäre der Quotenschwule. Ja. Ja. Das war einer der Gründe. Also, ja, ich sag's nur. Also, er wäre der Quotenschwule. Okay. Ja, ich muss sie ja auch manchmal irgendwie als Repräsentant der queeren Community herhalten und sie in ihrer Vielfalt abbilden als weißer Mann. Und also, okay, also, aber mir fällt wirklich nur der Grund ein. Er ist aber ansonsten kein Mann ohne Eigenschaften. Also erklär mir kurz die Eigenschaften, die er sonst noch mitbringt, um als Co-Host herzuhalten. Nee, also wirklich, der Mann ist vielseitig begabt und genauso wie ich Universaldilettant auf so vielen Feldern. Der kennt sich mit der Energiewende aus, mit Corona und mit Finanzpolitik. Ist super. Ist doch super. Also der hat schon so viel gemacht im Leben. Und wie ich, kommt er aus dem Ruhrpott. Und ja, also da müsstest du dich gar nicht umgewöhnen. Und wenn dir das auch nicht reicht, weil der einzige Unterschied im Prinzip zwischen Jens Spahn und mir ist, dass ich ja evangelisch sozialisiert bin. Und mit Jens kannst du halt eure schönsten Erfahrungen beim Ministrieren austauschen. Ach Gottchen, weißt du, wo der Herr ist? Das ist ja schlimm. Ja, irgendwo aus dem Sauerland, glaube ich. Nee, halt aus Westfalen. Also erstens ist Kreis Borken Regierungsbezirk Münster. Ja, Westfalen. Der ist aus Ahaus. Ja, Westfalen. Liegt im westlichen Münsterland. Mhm. Ist, glaube ich, mal als Atomzwischenlager auch in der Presse gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das erklärt vieles. Mhm. Aber wie gesagt, der war Ministrant. Ja, das ist... Ich sehe da Potenzial. Das Schlimme ist, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du emanzipierst dich darüber hinaus und findest quasi während des Ministrierens heraus, dass da ganz viel Schwachsinn drin steht in diesem lustigen Märchenbuch. Ja. Oder du trittst in die CSU ein oder die CDU. Ja, siehst du. Und daraus ergeben sich so viele Gesprächsanlässe. Neben der Tatsache, dass er sich ja mit Energiewende gut auskennt und mit Corona und mit Finanzpolitik. Und er kann dir auch die queere Community erklären. Das ist super. Also, wie gesagt, also Jens Spahn ist quasi ich, nur in katholisch. Jens Spahn organisiert auch den CSD mit? Ich organisiere den CSD nicht mit, das macht mein Freund. Nein, ich meine, aber dich würde ich in so einer Orga von einem CSD schon eher sehen als Jens Spahn. Also aus unterschiedlichen Gründen, wir beide jeweils nicht. Ich, weil ich bei Vereinsarbeit zu Grausamkeit neige. Ich möchte dann immer Menschen umbringen. Und Jens Spahn so aus Prinzip nicht. Ich glaube, Jens Spahn wäre nach seiner politischen Karriere sicherlich ein spannender Gesprächspartner in dem Zuge. Jetzt so während der Politiker ist, definitiv nicht. Aber danach, weißt du so, also es gibt doch Giese gegen Gutenberg, diesen Podcast von Dr. Von und zu Gutenberg. Ja. Denn er ist ja wieder Doktor. Und von Gregor Gysi, seines Zeichens glaube ich auch Doktor oder sowas. Ist wahrscheinlich auch Doktor. Auf alle Fälle, Gregor Gysi, wir dürfen ihn ja nennen, wie wir wollen. Also ich nenne ihn meistens Genosse Gregor. Auf alle Fälle, Gregor Gysi, von den beiden gibt es ja auch einen Podcast. Und das Witzige ist, jetzt wo quasi Gutenberg eigentlich nicht mehr in der Politik ist, ist er tatsächlich fast schon erträglich. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn trotzdem unterstützen möchte. Aber also ja, also machen wir uns nichts vor. Jens ist ein Mann, das heißt, der ist nicht daran gewöhnt, unterschiedliche Dinge unter einen Hut zu bekommen, wie Annalena, die managt das locker, flockig nebenbei einen Podcast. Also für Jens wäre das schon ein Fulltime-Job. Okay, aber kehren wir mal zurück zu Nummer 4. Wer wäre der Co-Host Nummer 4 für das Zeilenende? Ich bin schon ganz gespannt. Axel Honneth. Ach du Scheiße. Sozialphilosoph, 3. Generation, Frankfurter Schule. Ja, Habermas-Schüler. Ja, ich dachte mir... Furchtbar ätzend langweilige Hegel-Exegese vor allen Dingen. Also, wenn du im Leben keine Freude hast, dann liest du Hegel. Ich fand Hornet passte einfach, weil es geht ja bei ihm auch um die wechselseitigen Beziehungen von Anerkennung und ja. Freundschaft, Liebe, abstrahierte soziale Freiheit und so weiter und so fort. So seine Thesen sind ja auch die hypermoderne Welt. Also ja. Wir leben in einer globalisierten, technologisch geprägten Welt, in der soziale Strukturen ständig im Wandel sind. Ständig im Wandel ist ja auch so eins meiner Themen. Mhm. Also dass du quasi nichts ist fix, alles ist im Wandel, alles ist im Fluss. Leiden durch mangelnde Anerkennung. Ja. Ja, es gibt ja drei Dimensionen der Anerkennung: Liebe, Gesetz und Solidarität. Ja. Also quasi emotionale Bindungen, wo wir es ja auch vor einer Weile schon mal hatten. Dann Gesetze schaffen Rahmenbedingungen für verschiedene Formen der Anerkennung und natürlich Gemeinschaft und soziale Verbundenheit. Mhm. Das sind so die Themen und Anerkennung ist ein zentrales Bedürfnis. Ja. Könnte ich, glaube ich, durchaus auch vertreten und dementsprechend würde ich sagen, jop, Axel Honneth. Ja, wenn er quasi immer wieder um, wenn es um Anerkennung geht. Ja, die Anerkennungsidee ist ja im Prinzip von Hegel, das ist dieses, ich erkenne mich als ich erst, indem ich zu jemand anderem du sage. Dritte Generation Frankfurter Schule, dritte Generation RAF, ich differenziere da ja auch nicht mehr groß. Das sind alles Kleinkriminelle. Nach Axel Honneth wird aber nicht gefahndet. Ich habe Axel Honneth tatsächlich mal, ich habe mal einen Vortrag von Axel Honneth gehört. Ich habe nichts verstanden, weil er hat im Prinzip gefühlt Hegel einfach vorgelesen. Und bei Hegel verstehe ich auch immer nichts einfach. Also Hegel habe ich mir komplett über Sekundärliteratur erschließen müssen. Könnte ein interessanter Podcast werden. Ich verstehe die Hälfte von dem, was du sagst, ja auch nicht. Immer wenn es um Fußball geht. Oder Frauen. Oder Frauen, genau. Ja, ich meine, es gibt ja auch Kritik an ihm. Das wäre ja auch nochmal was für dich. Du könntest da quasi immer in diese Wunden so Salz streuen. Ja, aber man kann ja nur was kritisieren, was man versteht, außer man ist in der FDP. Ich könnte der FDP beitreten, aber ist mir das als Opfer für einen Podcast wert? Was ist denn so Kritik an Axel Honneth? Was könnte ich denn da so machen? Einige Kritiker bemängeln, dass Honneths Theorie die Entfremdung in der Arbeitswelt nicht ausreichend berücksichtigt. Diese Tradition konzentriert sich auf unmenschliche und stumpfsinnige Arbeitsbedingungen. Mit unsinniger und stumpfsinniger Arbeit kenne ich mich aus. Ja, siehst du mal. Das ist zum Beispiel eine Kritik. Oder Honneths Ansatz zur Demokratisierung der Arbeitswelt wird von einigen als zu begrenzt angesehen. Während er die Idee der Wirtschaftsdemokratie als republikanischen Ansatz bezeichnet, reserviert er das Prädikat demokratisch für seinen eigenen Ansatz. Dieser besagt, dass die Arbeitswelt so gestaltet sein sollte, dass Arbeitende ungehindert an der demokratischen Willensbildung im Staat teilnehmen können, ohne unter zermürbenden Arbeitsbedingungen zu leiden und ihre Vorgesetzten völlig ausgeliefert zu sein. Ja, kann ich tatsächlich zustimmen. Das Interessante ist, es gibt ja immer Leute, die auf politische Kritik reagieren mit, ja, da machst du doch selber besser, wo du dann auch die Frage stellen musst, besser ist jetzt schon mal eine interessante Form, weil besser heißt ja, ich muss jetzt erstmal so gut machen, um überhaupt in diese Position zu kommen. Das heißt auf Deutsch Politik als Beruf erreichen. Mit anderen Worten, ich müsste mich jetzt erstmal durch eine Partei durchwühlen. Ja. Und das unter zermürbenden Arbeitsbedingungen trotz allem schaffen, mich jeden Abend in irgendeinem Verein, also als Christdemokrat beispielsweise, mich in irgendeinem Verein durchzusaufen, um mir die Stimmen zu sichern, vom, keine Ahnung, Kleintierzüchterverein, über die Kegelbrüder, über den Schützenverein, über den örtlichen Sport- und Taubenzüchterverein, über den, was weiß ich was, lokalen Frauenverein, also... Und da müsste ich dann sogar noch auf Prosecco wechseln am Samstag dann. Ermüdend. Genau. Und wenn man dann noch bedenkt, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Vorgesetzten völlig ausgeliefert sind, im Sinne von, ach wie, du möchtest heute Abend zum politischen Abend? Ja blöd, deine Schicht ist halt bis 9. Pech gehabt. Ach so, du hast jeden Dienstag diesen Stammtisch von deiner Partei. Ja, das ist schade, weil jeden zweiten Dienstag hast du halt auch Schicht. Schade für dich. Ja. Ach so, du möchtest die Welt verbessern und da was ändern. Ja, ich werde den Dienstplan aber nicht ändern. Schade für dich. Nee. Also der Dienstplan wird schon geändert, damit er gar nicht mehr die Welt retten kann. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, Axel Honneth würde ich dir ans Bein binden. Ja. Okay. Ja, und wie gesagt, unverständliche Dinge über Anerkennung und ja, abstrahierte soziale Freiheit, das ist durchaus was. Solange du dich damit wohlfühlst. Na, ich hab halt gedacht, welcher Philosoph würde am ehesten noch zu mir passen und dann weil Habermas jetzt dann doch demnächst die Biege macht und ich ihn ja auch nicht verstehe, dachte ich mir so, ja gut, dann nehme ich einen, den ich so halbwegs verstehe. Ja. Und dann habe ich gemerkt, Luhmann ist auch schon tot. Ja, die Frage ist, ob das System das schon gemerkt hat. Und Aristoteles ist ja auch tot, deswegen heißt er ja so, Aristoteles. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ja, Axel Honneth. Ist okay. Es gibt Schlimmeres als die Frankfurter Schule. Genau, und ich wollte den Obvious Brecht und Sloterdijk nicht bringen, weil, nee. Ich danke dir sehr. Und ich danke auch sehr, dass ich nicht mit Slavoj Žižek podcasten muss. Slavoj Žižek? Ja. Was sind denn dessen Thesen? Das ist kruder Neomarxismus. Der hat keine konsistente These. Ich glaube, dessen philosophisches Kerngeschäft ist, rumzupöbeln und Marx unvollständig zu zitieren. Ja, aber haben das nicht alle getan? Also stell mal vor, du müsstest jedes Mal, wenn du irgendwas sagst, Marx vollständig zitieren. Also das komplette Kapital. Ja, nee, du kannst Theorien so zitieren, wie das die meisten Menschen nach Marx-Lektüre tun oder halt nicht. Du meinst aus dem Zusammenhang gerissen zitieren. Ja, ja. Das ist schön. Eine schöne Formulierung. Genau. Ich würde jetzt gerne für Nummer 4... Entschuldigung, zurückkommen auf das Thema quirlig in der Sprache, denn da habe ich auch jemanden gefunden, den ich dir gerne an die Seite stellen möchte. Und das ist Jochen Malmsheimer. Okay, ja, Kabarettist? Ja. Wenig krude tatsächlich in seinen Aussagen auch, wenn ich es richtig weiß, Pottler? Malmsheimer? Ja. Oder? Ja, ich meine. Wo ist er denn her? Jochen Malmsheimer. Der Jochen. Wo ist er? Ja, schau mal. Ich sehe, der Vorname, du sympathisierst schon. Das ist schön. Ja, Jochen. Der Jochen ist aus Essen. Ja. Ja. Was wir also bei dir, Essen, bei dir. Nee, was grob in Essen sind wir in Trinken, nicht wahr? Ja, bei dir um die Ecke. Ja, es ist weiterhin Ruhrgebiet. Und ich meine, also du bist ja der Meister des Wortspiels und des schlechten Karlauers und ich kenne kaum einen Kabarettisten, der so virtuos mit Worten umgehen und spielen kann wie Jochen Malmsheimer und du würdest vielleicht endlich deinen Meister finden, der dir Paroli bieten kann. Ich muss dazu sagen, es ist sehr witzig, dass wir die Tage in einer IT-Sitzung, also wir haben ja immer so ein Review, wir kriegen ja immer mitgeteilt, was unsere IT verbrochen hat in den letzten 2 Wochen. Und da hat sich tatsächlich es herausgestellt, dass sich das so ein bisschen so eine halbe Tradition entwickelt hat, dass zu Beginn immer ein Witz erzählt wird. Okay. Und da sagte die Moderatorin dieses ganzen Dings, er hat denn vielleicht einen Witz, also nicht, dass es zur Tradition werden müsste, aber es wäre doch lustig. Und da kam dann, ich Mikrofon aus, Video aus, auf einmal Mikrofon an bei mir und ich machte einen Witz, einen sehr amüsanten, den du auch schon zu Gehör bekamst. Und ja, es gab tatsächlich Lacher auf den Menschengesichter, die Kamera an hatten. Und da war so klar, okay, ja, hier fühle ich mich wohl in dem Unternehmen. Okay. Hier bin ich richtig. Sehr schön. Und du hättest endlich wieder auch einen Podcast, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du all diese schlechten Witze abladen kannst und mir nicht die Hälfte davon per Sprachnachricht schicken musst. Na, ich schicke sie lieber per Sprachnachricht und teste mal an und wann immer du sagst, boah, der ist gut, den kannst du mal in den Podcast mitnehmen, dann nehme ich es auch mit dem Podcast, weil ich will ja nicht, dass du im Podcast ständig weinst oder dich zu Tode lachst. Lachanfälle in diesem Podcast haben schon Tradition. Ja, aber siehst du, und bei Jochen Malmsheimer könntest du sie einfach ungeprobt mitbringen, um einfach zu testen, ob du ihn meisterst oder ob ihm dazu noch ein Konter einfällt. Ja, und ich sag mal so, Jochen Malmsheimers Bart ist auch fast ähnlich wie deiner bald. Ja, ne? Ja, also. Auch optisch. Vielleicht sollte ich Brille anziehen irgendwann mal. Ja, ich glaube, er hat ein bisschen volleres Haar. Danke. Ihm wächst kein Knie auf dem Kopf. Frech. Er hat keine fleischfarbene Badekappe. Was ist denn jetzt dein großes Highlight? Wer ist Nummer 5? Wieso Highlight? Ich hab gar nicht das Beste zum Schluss. Ich habe Axel Honneth als Vorletzten. Ich habe als letztes Farin Urlaub. Es gibt nur einen Gott, Bela Farin Rott. Naja, ich dachte so, weil Punk und kritischer Kopf und so ein bisschen ein interessanter Gesprächspartner. Und vor Jahr und Tag hätte man ja Farin Urlaub oder Campino eingeladen als Gesprächspartner. Okay. Aber seit die Toten Hosen eher so CDU-Rock machen, Stadion-CDU-Rock, bleiben ja eigentlich nur noch die Ärzte. Und vor allem, der kann ja auch ganz viel von früher erzählen. Und auch von den kleinen finnischen Clubs. Ja. Und ich dachte mir, ein Hip-Hopper muss es nicht sein. Das hast du ja jetzt schon an der Backe, den ehemaligen. Dementsprechend, ein Punk geht ja auch. Warum nicht? Hör. Warum Farin und nicht Bela? Ich dachte mir, den Schwarzhaarig hast du ja jetzt auch schon an der Backe. Farin ist ja eher so. Und vor allem, Farin hat ja viel mehr Projekte noch. Der hat ja auch noch Fahrer in Urlaub, Racing Team und so weiter und so fort. Und ja. Ja gut, Bela schreibt ja Bela, Bücher. Bela, genau, wollte ich gerade sagen, Bela schreibt ja schon Bücher, aber das hätte jetzt quasi Kai Magnus Ding schon abgedeckt. Bela macht ja noch so ein bisschen Sprecharbeiten. Da hättest du dann auch Bastian Pastewka schon eher. Mhm. Also du siehst, Fahrer in Urlaub bietet einfach viel mehr Chancen. Noch. Doch, ja. Der deckt einfach noch ein bisschen mehr ab. Ja, definitiv. Auch der philosophischste Kopf, den du mir bislang so vorgeschlagen hast. Neben Axel Honneth. Weit vor Axel Honneth. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man mit Farin Urlaub sehr tiefgreifende Gespräche über die Bedeutung des Völkerrechts für die moderne Politik führen könnte. Dann müsste es aber Annalena irgendwie auch als Gast einladen. Ja, nee, die würde sich ja, wenn sich zwei Koniferen wie Farin und ich darüber austauschen, die würde ja gar nicht mehr mitkommen. Okay, wunderbar. Also, damit sind wir schon durch mit meinen 5 Co-Hosts für dich. Mhm. Ja. Wen bekomme ich denn? Jetzt kommt noch das Highlight. Ja, du kannst ja schon mal eine Ableitung sicherlich machen, was auf die Person zutrifft, die jetzt kommt. Also es ist nicht Christian Lindner, weil den hast du jetzt gerade eben noch gestrichen und es kommt jetzt Kandidat Nummer 6, okay? Ja, ja, genau. Und was fehlt noch in der Liste? Also warte, wir hatten einen Kabarettisten, wir hatten eine Politnase. Ja. Wir hatten einen Fuppes-Spieler. Ja. Und wir hatten Tim Pritloff. Und wir hatten einen Podcaster. Was fehlt denn da noch? Boah, jetzt fehlt noch so ein Marketing-Genie. Ja, weiß ich nicht. Aber also es fehlt auf jeden Fall noch eine Frau. Ein Radfahrer, Lance Armstrong. Achso, eine Frau. Eine Frau. Es fehlt noch eine Frau. Eine Radfahrerin. Nein, wir haben ja schon einen Sportler. Lancine Armstrong. Wir haben ja schon einen Sportler. Nein, es fehlt noch. Und es fehlt eine Frau und es fehlt jemand aus dem Showgeschäft, finde ich. Und okay, Tine Wittler. Was? Tine Wittler. Nein, ich finde... Die schönsten Umbauideen. Ich finde, die optimale Besetzung... Gabi Köster. Nein. Okay, besser. Lass mich mal weiterraten. Barbara Schöneberger. Nein, besser. Besser als... dann bleibt nur Hella von Sinnen. Besser. Besser als Barbara Schöneberger und Hella von Sinnen. Besser als Barbara Schöneberger und Hella von Sinnen zusammen. Willst du jetzt Ina Müller an die Backe binden? Nein, das ist ja quasi der Axel Honneth der Showmoderation. Ina Müller ist der Axel Honneth der Showmoderation. Oh mein Gott. Du musst weiter in die Vergangenheit gehen. Weiter in die Vergangenheit. Aber sie lebt noch, hoffe ich doch mal. Natürlich. Ich habe sie letztens noch in einer Talkshow gesehen. Also, ich bin gut. Dann bleibt ja nur Uschi Glas. Nein. Also weiter in die Vergangenheit als Uschi Glas. Nein, nicht so weit in die Vergangenheit wie Uschi Glas. Also Uschi Glas' große Rollen waren ja in den 1840ern, als sie mit Winnetou gemeinsam durch die Prärie geritten ist. Okay, lass mal überlegen. Oh Mann. Wen haben wir denn noch? Möchtest du noch einen Tipp haben? Ja, Moment, knalliger als Hella von Sinnen und Barbara Schöneberger. Also zumindest für mich knalliger. Und Gabi Köster ist es wirklich nicht, dann wird es schon echt, also dann wird es schon schwierig. Ja, gib mir noch einen Tipp. Du suchst bislang in Deutschland. Das ist es ist also keine Deutsche. Okay. Ja. Eine Österreicherin. Fallen dir österreichische weibliche Show-Genies ein? Wie heißt diese Dame da? Moment, das müsste ich jetzt mal nachschauen. Wie hieß denn die? Heißt die Barbara Strobel? Meinst du Natascha Strobel? Natascha Strobel, genau. Aber die ist doch Politikwissenschaftlerin, oder? Ist Politik nicht auch ein Showgeschäft? Ja, so ein bisschen. Wäre auch witzig, aber nein, du bist im falschen Land. Denk doch mal über Showdamen nach. Welches Land fällt dir dann ein? Showdamen? Ja. Showgirls, also eine Amerikanerin. Moderatorinnen. Moderatorinnen? Ja, im Showgeschäft, im Deutschen. Welches Land fällt dir da ein? Ja, Holland natürlich. Ja. Mareike Amado. Ja. Nein, ich möchte, nicht gut, dass du diesen Podcast gemeinsam mit Mareike Amado moderierst. Hast du die mal in den letzten Jahren irgendwie gesehen? Ja. Die ist sehr stark gelüftet. Die ist untragbar in ihren Inhalten in der Zwischenzeit. Die ist echt anstrengend. Ja. Du könntest volltrunken und überquirlig nicht anstrengender sein als sie. Ja. Du könntest Pep Speed und Alkohol zugleich nehmen. Du könntest nicht anstrengender sein als sie. Ich habe die Dame letztens bei diesem flüssigen Adventskalender gesehen. Bei den Podcast-Granden von 1AB Ware. Die haben bei RTL Plus einen flüssigen Adventskalender gemacht. Aha. Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Und dort war sie zu Gast. Ja. Und das Bier, das sie dort vorgestellt hat, also da gab es ja immer ein Bier pro Tag zu probieren. Man muss dazu sagen, die Damen haben einen Tag für 24 Biere benutzt. Ja. Entsprechend lustig waren die Folgen später. Ja. Und wie gesagt, wir haben für diesen Podcast einen Mass gebraucht. Ja, und also sie war da so dominant, dass glaube ich, ihr Bier am Ende auch oben aufstand. Und ich glaube, sie ist etwas anstrengend. Ja. Also ich würde jetzt einfach nur aus der Ferne so attestieren. Ja, aber du könntest, das ist ja egal, wie sie so, sie schaltet einfach ihre Showpersönlichkeit an. Du könntest weiterhin Witze über die Herkunft deiner Podcast-Kollegin in dem Fall machen. Das kann ich auch bei Michelle Hunziker. Und dadurch, dass sie ja jetzt als Zivildienstleistende bei Thomas Gottschalk ausscheidet. Ja, aber du könntest die ganzen ollen Holländerwitze recyceln. Und ich meine, also ich bin ja eigentlich immer dafür da, dass ich alles mies finde und alles furchtbar. Und Mareike ist immer gut darin gewesen, alles super zu finden und hier mal ein neues Lebensgefühl reinzubringen. Ja, aber Michelle Hunziker ist Schweizerin und Italienerin. Ja. Da habe ich gleich zwei Nationen. Ja, und? Aber wenn Mareike Amado findet, dass du zu viel nervst, dann schickt sie dich einfach durch die Zauberkugel. Ja, siehst du. Und wenn Michelle Hunziker findet, dass man nervt, dann moderiert sie einen einfach zu Tode. Ja, siehst du. Da finde ich die Zauberkugel die humanere Version. Ja, wobei man dazu sagen muss, Michelle Hunziker hat ja auch eine ganz lustige Skandalgeschichte hinter sich. Es gab einem Finanztypi verheiratet, oder? Das ist gar nicht das Problem, glaube ich. Das ist ein Problem. Sie selber war nicht das. Du bist mit Carsten Maschmeyer beispielsweise verheiratet. Sie selber war gar nicht der Skandal, sondern es gab einen Skandal, der durch ihre Person quasi in Italien so ein bisschen, und zwar gab es eine italienische Pornodarstellerin. Die Michelle Hunziker hieß. Nein, die sich Michelle Ferrari nannte. Okay. Und quasi so auf dieser Hunziker Schiene unterwegs war. Was natürlich auch so ein bisschen, ja, es ist, naja. Das war so das, was mir mit Michelle Hunziker mal irgendwann so. Ansonsten, ja, mein. Ja, und sie spielt natürlich witzigerweise bei LOL ja immer auch eine Rolle. Also sie war ja auch bei LOL. Okay. Also bei Last One Laughing. Verrückt. Ja. Ja, also dementsprechend, ja, okay. Ja, okay, aber okay. Mareike Amado. Ja, wenn's denn Not tut. Also bei den ersten Vieren war ich mir wohler als bei Mareike Amado. Warum nicht Linda de Mol? Weil Mareike Amado eine Zauberkugel hat. Ja, aber du weißt, was die Konsequenz ist, wenn sie jemanden durch die Zauberkugel schickt? Sie verwandeln sich in andere Menschen. Du könntest so viele neue Persönlichkeiten ausprobieren. Man könnte dich jede Folge einfach durch die Zauberkugel schicken und mal gucken, was passiert. Ja, aber du weißt, was nach der Zauberkugel passiert. Die Kids, die da durchgeschickt werden, sind die geilsten Performer auf Erden und stehen ihren großen Idolen in nichts nach. Also, erstens. Ja? Die Kinder, die bei Mareike Amado durch die Zauberkugel geschickt wurden, ja, haben danach performt ohne Ende, aber Playback. Ja, und? Das heißt auf Deutsch, sie haben nicht mehr das gesagt, was sie selbst sagen würden, sondern sie haben gesagt, was ihnen das System aufdrücken würde zu sagen. Ja? Ja. Ja, und danach aber wurden sie... Die Sendung war so ehrlich, es stand schon im Titel. Es war einem klar, was passieren wird. Gut, aber dazu, das muss man sagen. Erstens, es wurde Playback danach performt. Ja. Und zweitens wurde den Kindern dann immer schonend beigebracht, dass sie natürlich total doll waren. Ja, das waren alle super, aber minimal nicht gut genug. Mit anderen Worten, am Ende des Tages gewann ein Kind, also es kann nur einen Gewinner geben. Alle waren Sieger. Auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, genau, hier kommt jeder, der was kann, auch ran. Genau, das Problem ist nur, die Kinder durften quasi nicht das, also die, im Grunde konnten die ja nichts, weil sie wurden ja einfach nur auf die Bühne geschickt mit einer peinlichen Verkleidung und Playback. Ja, aber das würde diesen Podcast komplett, ja, aber das würde diesen Podcast komplett veralbern, weil ich ja nicht in Playback hier unterwegs bin, sondern immer mit meiner eigenen furztrockenen, gemeinen Meinung. Ja, siehst du, deshalb musst du halt so artig sein, dass Mareike dich nicht durch die Zauberkugel schickt. Und am Ende heißt es, ja, war ganz okay. Jetzt nicht, hat nicht zum Gewinnen gereicht, aber ein Sieger bist du schon mal. Das ist wie der Sportlehrer in der 11. Klasse, der mir eine 3 gegeben hat und davor gesagt hat, jo, du kriegst einen 2er hier in diesem Jahr. Ja? Ja. Dieser Sportlehrer, der zu mir sagte, jo, 2er, im Zeugnis steht ein 2er. Dieser Sportlehrer hat mir am Ende eine 3 gegeben, ja? Ja. Und das ist so, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ah nee, hast dann doch nicht die 2 gekriegt. Pech gehabt. Ja, aber Mareike Amado könnte dich durch die Zauberkugel schicken und du könntest dann deinen alten Sportlehrer spielen. Nein, das will man niemandem antun. Es reicht schon, dass er existiert. Den muss man nicht doppeln. Ich glaube, wenn du diesen Menschen klonen würdest, würde das Zeitraumkontinuum explodieren. Das wäre bedauerlich. In diesem Sinne, wir hatten ja schon geklärt, dein Co-Host wäre Fahr in Urlaub. Ja. Und jetzt kannst du natürlich hier raussuchen, also ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Und das Zeilenende präsentiert hier jetzt noch den ultimativen Song, den er zusammen mit Farin Urlaub produzieren würde, um diesen Podcast nach vorne zu punken. In diesem Sinne, Tschüss. Also, ich weiß es nicht genau, wie der Song wäre, weil so schnell kriege ich die Sumo AI nicht gestartet hier. Aber ich weiß, dass es in dem Song um Löffel gehen würde. Denn wer den Löffel abgibt, der braucht oft einen Nachfolger. Und auch wenn es nicht immer ein goldener Löffel ist, hoffe ich doch, dass ihr eure Löffel noch ein Weilchen behaltet und sie auch weiterhin aufsperrt, um uns zuzuhören. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.